Detektorarbeit FM. Es ist 19 Uhr. Ihr hört 60 Minutes, Byte FM, freut mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Markus Schaper. Willkommen zu den 60 Minutes Sommerfestspielen Teil 3. Wir starten mit der Soul-Sensation. Michelle David and the True Tones, Brothers and Sisters. Bitteschön. Es geht jetzt direkt weiter. Nathaniel Rateliff and the Night Sweats mit diesem Hit hier. Time Makes Fool of Us. Bitteschön. Forward. And in the hours as it all played out, the sky would lift up. ist eine fröhliche Ansage, die The Heavy Heavy hier aus Brighton anbieten. Happiness, so heißt der Song. Aus London kommen jetzt Kid Sebastian mit dem Song Faust. Ihr hört die 60 Minutes, Sommerfestspiele Teil 3. Wir setzen uns in die Schweiz ab zu Dino Brandao. Von seinem ganz wunderbaren Debütalbum Self-Inclusion habe ich dieses Stück hier ausgesucht. Learning Portuguese. Bitteschön. Got to go. The old mind, hide his reasons. never signed up for. Saudade no meu coração, essa língua que eu canto não posso falar. Saudade no meu coração, essa língua que eu canto não posso falar. Quatro, cinco, seis. Don't know if anything's changed. Malaria and that sad mix of sunshine and poverty down there. Some time ago, one went for a stroll for to leave nothing but shards. Oh, thank you, Lord. We've not talked this out, back to business as usual. Everyone here loves a good robbery. Shut up and work for me. Cry along the roads of our lovely city centres with its bloody golden chapels. See my sadness not invented. So, língua que eu canto, não posso falar. Byte FM. Liam Baileys superstarken Album Zero Grace habe ich diesen Track eben gepickt. Dump. Die 60 Minutes Sommerfestspiele hört ihr. Hier kommt eine Entdeckung von Dan Auerbach. Der Mann heißt John Muck, den ein abenteuerlicher Weg von Uganda aus nach Austin, Texas führte. One Your Love heißt der Song von John Muck. Bitteschön. To my heart, my love. Aus Belgien gesellt sich jetzt Jay Bernard alias Ginte Depré zu unserem Sommerreigen dazu. Sonst ist er Teil der Band Balthasar. Solo lebt er sich allerdings ganz anders aus. I'm the Ghost You Forgot. Tolles Stück von seinem Album Contigo. Thank you. song crying. He's rather feeling don't feel right. And when the loneliness feels like dying, I keep my eyes on the road, 'cause you never know. Es Sommer pur, Al and Oi, nach Kings of Convenience und The Whitest Boy Alive, träumt er schon seit Jahren seine Musik in anderen Zusammenhängen weiter, lebt seit Jahren auf Sizilien und hat dort mit seinen sizilianischen Musikkumpels von La Comitiva ein gleichnamiges und vortreffliches Album gemacht. Davon war es eben das Stück Matrimonio di Ruggiero. Wunderbar. Die 60 Minute Sommerfestspiele Teil 3, jetzt mit dem nächsten Träumer, Alex Eisenberg, An Obscured Odyssey. Bitteschön. Eines meiner Lieblingsalben des Jahres 2024 hat schon ziemlich früh im Februar festgestanden. Any Light heißt es, ist das zweite Album von der kanadischen Band Loving und es ist wunderschön. Uncanny Valley, ein Song von Loving, jetzt. It's a zero-sum game. E.T.J. Pearson war das mit Those Goodbyes. Geht direkt weiter mit Brain Story und dem Stück Listen. Anyone know what will? King Parry aus Los Angeles war das. Wait a Minute. Wir kommen gut rum in dieser 60 Minutes. Soul aus Vietnam steht an von der Band Saigon Soul Revival. Dam Choi Nam. Bitteschön. This could be the day. Sister Andre, ein Song von Pokey Lafarge, Mambo, Tropicalia, Rocksteady, Country, amerikanischer Rock'n'Roll, das sind die Zutaten für sein neues Album Rumba Country. Lohnt sich sehr, das gute Stück. Die 60 Minutes, Sommerfestspiele Teil 3, nähern sich allmählich dem Bühnenabgang. Ich verrate nur so viel, Teil 4 kommt. Nächsten Samstag, 19 Uhr bei FM, gleich im Anschluss Elektro Royal mit Martin Böttcher. Hayden Thorpe, den habe ich jetzt noch für euch, der gehörte bis zur Auflösung der Band den Wild Beasts an. Sein drittes Soloalbum heißt Ness und kommt Ende September, davon jetzt der Song They. Und danach noch ein Hidden Track. Leute, genießt den Sommer. Ich bin Markus Schaper, wir hören uns. Yeah. Just go with it, it's a freak show anyway.